מה מריזה נורא במיעוט אז ניסל מזה לא חשבה יסמן לי קלי נשתה תצפי אורש מתפשתי Ich seh dein Licht ist noch an, vielleicht bringt sie dich gerade jetzt ins Bett. Lass mich nicht an dich ran, weil wahrscheinlich ist sie immer noch verletzt. Hab so viel verpasst, du wirst wach und ich weiß, diese Jahre sind für immer weg. Mitten in der Nacht, ich bin wach, würd dir so gerne verraten, was dahinter steckt. Glaub mir, es ist nicht wie es ist. Und ich hoffe, du vermisst mich wie ich dich. Denn der Mobile